3. Sprechen üben. Verstärkungswörter. Total. Total wichtig. Das ist total wichtig. Sehr, sehr schwer. Die Deutscharbeit war sehr schwer. Unbedingt. Unbedingt eine 3 schreiben. Ich muss unbedingt eine 3 schreiben. Unbedingt. Unbedingt ins Kino. Ich will unbedingt ins Kino.